Stirn und hält weiter still. Doch das ist feige und das ist nicht das, was ich will. Wir sterben jung, weißt du das nicht? Wir sterben jung, es steht in deinem, meinem Gesicht. Wir sterben jung, wie die Besten nur, vielleicht als Sieger. Doch sie tickt, doch sie tickt, unsere Uhr. Der Typ, der im Film als erstes verreckt. Auch im Wahrnehmen bist du die Niete. Ja, das ist ganz klar. Deine Wörter, die sind Lügen. Nein, sie sind nicht wahr. Wir sterben jung, weißt du das nicht? Wir sterben jung, es steht in deinem und meinem Gesicht. Wir sterben jung, so wie die Besten nur, vielleicht als Sieger. Doch sie tickt, ja sie tickt, um so. Wir sterben jung, wir sterben jung, wir sterben jung. Yeah.